Immer wieder werden in Deutschland alte Bomben gefunden. Und viele Briefträger haben Probleme mit Hunden. Hören Sie zu diesen Themen zwei kurze Texte. Zu jedem Text gibt es eine Frage. Antworten Sie am Ende des Textes nach dem Signal. Danach hören Sie die richtige Antwort zur Kontrolle. Möchten Sie mitlesen? Die Texte finden Sie in Ihrem Begleitheft. Text 1. Wie viele Kilometer wurde die Bombe durch Deutschland gefahren? Bomben im Garten. Eine Firma im Ortsteil Deutzen in Neukieritzsch, Sachsen, bekommt eine Lieferung Erde aus Köln. Arbeiter sieben sie. Da sehen sie plötzlich eine Bombe. Sie ist rund 1 Meter lang, scharf und eben 500 Kilometer durch Deutschland gefahren. Zum Glück ist auf dem langen Transport nichts passiert. Aber jetzt müssen alle Personen in der Nähe schnell weg, bis Experten die Bombe entschärft haben. Ein Sonderfall ist das Beispiel aus Deutzen nicht. Immer wieder finden Menschen in Deutschland Bomben. Auch mehr als 70 Jahre nach dem Krieg ist alte Munition ein großes Problem. So haben zum Beispiel Bauarbeiter in München 10 Tonnen Granaten, Minen und andere gefährliche Munition gefunden. Auch Phosphor und andere unbekannte Substanzen waren dort. Spezialisten haben im März mit einer Entschärfungsaktion begonnen, die 40 Tage dauern sollte. Eine Familie soll deshalb 200.000 Euro zahlen. In ihrem Garten war die meiste Munition. Wie viele Kilometer wurde die Bombe durch Deutschland gefahren? Sie wurde 500 Kilometer durch Deutschland gefahren. Text 2. Was soll man tun, wenn ein Hund gefährlich ist? Vorsicht, Hund! Viele Briefträger haben Probleme mit einem der besten Freunde des Menschen. Warum? Er hat sie attackiert. Im letzten Jahr wurden in Deutschland 850 Briefträger von Hunden gebissen, erklärt Hugo Gimber von der Post. Das soll sich ändern. Deshalb gibt es ein spezielles Training für Postboten mit Polizeihunden. In verschiedenen Übungen zeigen die Trainer, wann ein Hund gefährlich ist. Das ist er zum Beispiel, wenn er die Ohren anlegt und knurrt. Dann ist es wichtig, ruhig zu bleiben und dem Hund nicht direkt in die Augen zu sehen. Nach dem Training soll die Arbeit für die Briefträger wieder leichter werden. Und vielleicht ist es auch die Basis für eine wunderbare Freundschaft zwischen Briefträgern und Hunden. Was soll man tun, wenn ein Hund gefährlich ist? Man soll ruhig bleiben und dem Hund nicht direkt in die Augen sehen.